Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, willkommen! Agora Hamburg, öffentliche Diskussionen, die Leute kennen es ja. Wir diskutieren über ein Thema, was wir selber wählen, in dem Fall du. Genau. Was ist unser Thema? Worüber sprechen wir? Also unser Thema ist Elon Musk und seine Unternehmungen eigentlich. Oder er als Figur und was auch immer so dazugehört. Okay, ja. Magst du mir einmal ganz kurz so einen Background geben, wie du auf das Thema kommst oder was so deine Gedanken zu dem Thema sind, damit wir eine Orientierung haben? Ja, genau. Ich würde mich auch interessieren, was so dein Standpunkt dann ist. Ja, klar. Also bei mir ist es halt so, dass ich 2015 habe ich noch so einen normalen Job gehabt und da bin ich mit meinen Kollegen dann Tesla Probefahren gegangen. Und seitdem fand ich immer, dass es auf jeden Fall, also seitdem fand ich das Auto, oder seitdem bin ich eigentlich überzeugt. Und immer wenn es so Stimmen dagegen gab, hat mich das eher noch weiter in die Richtung getrieben, dass halt sowohl Tesla cool ist und dann in dem Zusammenhang auch Elon Musk und seine Projekte. Also ich bin da auch irgendwie halt immer mal wieder dran, bleibt da so ein bisschen dran. Mhm. Also es gibt von ihm verschiedene Projekte, Neuralink folgt zum Beispiel, wo er so Brain-Computer-Interfaces baut, wo ungefähr 100 Elektrodenfäden oder so, die werden so ein paar Millimeter ins Gehirn rein genäht. Und dann hast du einen kleinen Apparat, der drahtlos den Informationsstrom zu dem Smartphone oder so herstellt. Mhm. Das ist so eine Sache. Dann natürlich SpaceX, wo er Raketen baut. Ja. Weil er diese, das ist eigentlich die größte Vision von ihm, dass Mars besiedeln. Ja. Genau. Und er hat halt als Kind mega viel Science Fiction gelesen und war eher so ein Nerd. Und vielleicht kann ich mich auch deswegen so ein bisschen mit ihm identifizieren. Also ich habe nicht so viel Science-Fiction gelesen, leider vielleicht. Aber ich war auch so ein bisschen nerdig. Irgendwie so vielleicht, also wurde auch schon mal gemutmaßt, dass ich autistisch bin oder so. Wer weiß. Aber ich irgendwie resoniert das Ganze mit mir. Und auch, also auch wenn man ihn sich mal anguckt oder wenn man ihm zuhört bei irgendwelchen wenn er zum Beispiel eine Führung durch die SpaceX Factory oder sowas Starbase gibt, er spricht halt so voll einfach nur logische Sachen und es macht halt Spaß und er hat da keinen Filter drauf. Mhm. Das finde ich krass und das finde ich halt irgendwie angenehm, weil ja, es gibt glaube ich viele andere Firmen, wo die CEOs einfach nicht so transparent sind, weil sie auch keine Vision mitbringen, die sie offenlegen können, weil sie einfach halt nur Cash machen wollen oder viel verdienen wollen. Und was halt an Elon dann anders ist, ist, dass er halt meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach glaubwürdig einfach ein Ziel verfolgt, was quasi über seinem eigenen Ego steht. Mhm. Und das sehen aber viele auch anders. Die packen den eben in eine Schublade und sagen, ja, der ist extrem so selbstsüchtig oder so. Und das sehe ich halt so ganz anders. Und da würde ich mir halt wünschen, dass die Leute von der anderen Seite einmal irgendwie anders hinschauen und eben eine Chance geben. Okay, ja. Ich meine, das Ganze wird dadurch erschwert, dass er jetzt in der letzten Zeit wenig in seine eigenen Projekte investiert hat. Also sondern halt in der amerikanischen Regierung tätig war, sage ich mal. Also darüber hast du jetzt nichts viel, also wenn es sozusagen um die eigenen Projekte geht, ist das sozusagen der Hauptankerpunkt für dich? Das ist das, wo du hier ihn kennst und wofür du ihn bewunderst? Ich würde jetzt halt argumentieren, dass aus seiner Sicht die Realisierung seiner Projekte mit einem anderen Wahlausgang gefährdet worden wäre. Okay. Die Realisierung, weil ja. Er halt von dieser Biden-Harris-Seite viel Gegenwind bekommen hat. So Also genau, und bei Trump war es für ihn einfach, da hat er das Gefühl, dass der Trump halt mit seinen Interessen irgendwie näher an sein Unternehmen steht und deswegen hat er sich halt dafür entschieden, das zu unterstützen. Ja, also vielleicht, damit ich auch meine Perspektive darlege. Also ich finde, also alles, was seine Projekte betrifft, okay, mal mehr, mal weniger. Also, wie soll ich das? Also es ist alles, wie soll ich das sagen? Vor 5 Jahren oder 10 Jahren war Elon Musk mehr oder weniger Tony Stark in real life so. Ich glaube, das war auch sein öffentliches Image. Wer war Tony Stark? Die Iron Man quasi. Auch alles nicht. So, ja, doch. Iron Man, der... Also halt reicher Tech-Billionär, der sich selber den Anzug baut. Bla, bla, bla. So, so. Okay, so. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Hat sogar in einem Iron Man-Film ein Cameo gehabt, glaube ich. Ja, wie dem auch sei. Also ich meine, was ich sagen möchte ist, ich glaube, in so vor 5 oder 10 Jahren war er gar nicht wirklich eine kontroverse Figur. Ich glaube, da hatte er ein sehr positives Image und auch seine Projekte hatten, glaube ich, ein sehr, sehr positives Image. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Projekte im Kern, also selbst wenn man irgendwie sagt, Marsbesiedlung findet man selber nicht sinnvoll oder so, das sind sozusagen coole Projekte und es sind visionäre Projekte, wie du auch schon gesagt hast. Also die haben eine Vision hinter sich, die steuern auf ein klares Ziel zu, sozusagen. Und in dem Sinne, glaube ich, so all das, was du gesagt hast, das kann ich vollkommen nachvollziehen und das würde ich genauso sehen. Ich glaube aber eben nicht, dass ich das zwangsläufig auf ihn als Person übertragen muss oder dass es sozusagen, dass man das als einen großen Bottich handhaben muss. Zum Beispiel alles, was er mit Twitter gemacht hat, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Was er auf Twitter macht, halte ich für hochproblematisch als Person, was er an politischen Äußerungen tätigt. Die Art, wie er in die amerikanische Politik eingegriffen hat, ist meiner Meinung nach auch hochproblematisch. Weil, also du hast erstmal zum Thema so Ego und so weiter, das hängt damit zusammen, glaube ich. Ich halte ihn auch nicht für einen, teilweise ist das schwer zu beurteilen, ich halte ihn tatsächlich auch nicht für einen egozentrierten Menschen in dem Sinne. Ich glaube, er hält tatsächlich die Dinge, die er verfolgt, für wichtig, und zwar für Untergang der Menschheit abwenden wichtig, sowohl bei seinem Mars-Projekt als auch bei Neuralink ist das auf jeden Fall so. Und bei Tesla wahrscheinlich in einem gewissen Umfang auch, weiß nicht. Also ich glaube auch, dass er wirklich die Projekte, die er verfolgt, für so extrem wichtig hält. Trotzdem würde ich es als problematisch erachten, wenn er daraus sozusagen ableitet, dass er beispielsweise demokratische Strukturen überschreiben darf oder so. Weißt du? Also, und das ist mein Eindruck. Mein Eindruck ist, wenn so wie er sich in der amerikanischen, also die amerikanische demokratische System in Amerika hat eh ein Problem, wenn sowas in großem Umfang möglich ist. Aber meinem Eindruck nach hält er eben diese Projekte für so wichtig, für wichtiger als solche Strukturen beispielsweise. Und das halte ich persönlich für problematisch. Das heißt, dafür würde ich ihn kritisieren. Und das steht dann für mich nicht wirklich im Widerspruch. Ich würde zustimmen, dass er vermutlich zumindest mal, also Menschen verändern sich ja auch, ne? Keine Ahnung, was jetzt irgendwie in den letzten Jahren mit passiert ist, Leute, so. Aber ich würde auch erstmal sagen, dass er wahrscheinlich für seine Projekte brennt und die Projekte nicht betreibt, weil er sich für so einen coolen Typ hält, sondern weil er die Projekte einfach für extrem wichtig hält. Aber das kann eben auch darin resultieren, dass er eine Sicht auf den Status seiner eigenen Projekte in Relation zu meinetwegen Staatsstrukturen entwickelt, die ich für problematisch halte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du meinst, die Projekte sind cool, aber man muss es trennen und es gibt Sachen, die er gemacht hat, die sind nicht so cool. Zum Beispiel seine Äußerungen auf Twitter oder die Einmischung in die Wahlen. Ja, genau. Und in die amerikanische Politik generell, genau. Also er hat sich ja auch jetzt mit Trumps Amtszeit, soweit ich das weiß, sehr, sehr viele SpaceX-Aufträge selber zugespielt und so weiter. Also ich glaube, die politische Macht, die er bekommen hat, hat er jetzt, also, und das kann man dann auch wieder begründen, weißt du, du kannst ja auch sagen, er hält das halt für ein sehr wichtiges Projekt und deswegen möchte er die Fundings in dem Maße generieren, wie er es die Möglichkeit hat. Nur ich halte es halt für problematisch, dass er das tut in dem Umfang. Meiner Meinung nach muss er halt, solange er in einer Demokratie lebt, immer noch anerkennen, so die Leute sollten regieren. Okay. Und auch wenn ich meine Mission für extrem wichtig halte, gibt mir das nicht das Recht, diese Dinge zu überschreiben. In einem undemokratischen Sinne meine Macht auszuüben. Bei diesem Beispiel jetzt mit den Aufträgen, ich weiß nicht genau, ich würde es am liebsten recherchieren, wie es jetzt genau war. Ja, klar. Aber das ist quasi, dass er da jetzt Aufträge generiert hat und sich zuspielt, das ist ja schon mal ein Framing. Ja, weil also die NASA und die amerikanische Space-Industrie hat also auf politischer Seite vor vielen Jahren entschieden, dass sie quasi die Cargo to Space, also das Deployen von Satelliten und sowas, dass sie das privatisieren wollen. Das heißt, dass sie einen Anreiz für Unternehmen schaffen wollen, dass die diese Aufgabe übernehmen. Ja. Und ich sehe das deswegen halt nicht so, wie du es geframed hast, sondern eher so, gut, wir hatten gewisse Firmen irgendwie oder Blue Origin, das von Jeff Bezos, es gab irgendwie Versuche, dass man, also von privaten Unternehmen Raketen zu bauen. Ja. Und Boeing oder wie, welche Firma da das auch immer jetzt bisher immer so gehandelt hat mit den An- und Abreisen zur Space Station, die haben das halt nicht so gut gemacht. Und ja. SpaceX macht es halt extrem gut. Das ist einfach so ja. fucking mindblowing, wie gut die diese Raketen bauen. Ja. Diese Raptor 3 Engine oder so. Ja. Die ist einfach so clean im Design im Vergleich zu allen bisher dagewesenen Engines. Und auch die, ja. also soweit ich weiß, ist das halt einfach eine extreme technologische Meisterleistung. Und auch wirtschaftlich, das gehört natürlich dazu. Das ist im echten Leben halt so, dass man Dinge nicht nur, also wenn man nur auf die Technologie achtet, dann kommt man nicht voran. Das ist immer eine muss irgendwie so zusammenstehen mit wirtschaftlichen ja, Sachen, Projekt denke ja. ich. Und durchaus. Und das ist eigentlich das, was Elon Musk bei vielen von seinen Projekten halt meistert. Also ja, schon. Diese ökonomische Komponente auch. Und jetzt eben, um das nochmal abzurunden. Ja, klar. Ich würde jetzt quasi mich schon beschweren, dass du das so geframed hast, dass sich Elon Musk da selbst Projekte irgendwie zuspielt, weil das sind Projekte, die liegen eigentlich genauso im Interesse der US-Regierung. Und wenn man in der Geschichte zurückschaut, sieht man ja zum Beispiel, dass dieser Plan, das zu privatisieren, schon bestand, bevor SpaceX vielleicht überhaupt entstanden ist und so. Ja. Und deswegen würde ich halt an der Stelle aber sagen, hey, Leute, greift es mal nicht an. Das ist einfach, der hat einfach die besten Raketen gebaut. Baut bessere, wenn ihr es anders macht. Da würde ich vollkommen zustimmen, wenn das Ganze ein freier Wettbewerb wäre. Ich glaube, das ist die letzten Jahre so gewesen. Was ich kritisiert habe, ist, seitdem Trump an der Macht ist, hat Elon Musk, und das, glaube ich, lässt sich schwer abschreiben, also bis die zwei sich zerstritten haben, eine sehr enge Verbindung zu Trump gehabt und hat das auch in gewissem Umfang auf jeden Fall für seine eigenen Projekte umgesetzt. Absolut. Zum Beispiel, da würde ich auch zustimmen. So, er hat Trump, ich meine, vor dem Weißen Haus einen Tesla verkauft, hat die Presse dazu eingeladen. Ja. So, ne? Also er hat definitiv sozusagen seine Stellung innerhalb dieser Regierung dafür ausgenutzt, jetzt für die einzelnen Projekte, genau, die in der Zeit Projekte voranzutreiben. Ja, genau. Das stimmt. Ja, genau. Das würde ich genau so unterschreiben. Ja, genau. Und ich glaube, das Gleiche ist, also wieder, ich möchte, ne, also recherchiere das selber. Ich glaube, in der Zeit, seit Trump im Amt ist, hat Tesla in einigen Fällen, nicht Tesla, sorry, doch Tesla sogar auch, haben einfach Elon Musk Firmen in einem erhöhten Maße Aufträge zugespielt bekommen, auch für Projekte, die teilweise vielleicht gar nicht so sinnvoll sind oder so. Auf jeden Fall mal den Eindruck erwecken und den Verdacht rechtfertigen, erstmal prima facie, dass da einfach nur Einfluss genutzt wurde, um Projekte diesen Organisationen zuzuspielen. Also wieder, nicht, was davor passiert ist, nicht der Umstand, dass SpaceX sozusagen NASA ersetzt oder so, alles vollkommen fein, also verstehe ich so, nur halt das, was genau seitdem passiert ist, das halte ich für problematisch, weil das auch mich den Eindruck erweckt, als hätte da jemand, weißt du, weil es ist ein Unterschied, ob SpaceX sich gegen Blue Sky durchsetzt, weil sie die besseren Raketen bauen, ja, oder ob SpaceX einen Auftrag bekommt, weil Elon Musk selber Teil der Regierung ist und Einfluss auf den Präsidenten ausübt und die Aufträge so verteilt. Weißt du, ein freier Wettbewerb sollte es nicht nötig machen, sich in die Regierungsgeschäfte einzumischen, sondern der freie Wettbewerb sollte genau darin bestehen, dass private Firmen unter dem Staat oder um die Ausschreibungen des Staates konkurrieren und dabei gleichen Einfluss und gleiche Ausgangsmöglichkeiten. Okay. Aber dann hat man das doch jetzt in diesem Streit auch ganz gut gesehen, dass sie wirklich beide irgendwie ihre Interessen verfolgen. Ja. Und dass es halt trotzdem einfach auch sinnvoll ist, für den US-amerikanischen Staat in dieser Situation SpaceX zu beauftragen, die Satelliten aufzuschicken. Ja, vermutlich schon. Ich möchte auch gar nicht den technologischen Fortschritt abschreiten, den SpaceX. Also ich kenne halt nicht die Details von diesen... Also diese Einflussnahme, das fällt mir jetzt schwer, das zu verurteilen. Das ist halt so wie, wenn dein Freund sagt, hey, ich fahre zum See, magst du mit? Also blödes, ganz, ganz abwegiges Beispiel. Ja, ja. Hey, mein Freund sagt, hey, ich fahre zum See, magst du mitkommen? Und dann sagst du halt, ja. Und dann sagst du jetzt, ja, der hat Einfluss auf mich genommen. So, es ist halt einfach, also, ja, also es ist halt, weil ich glaube, es ist aus US-amerikanischer, nationalen, wie auch immer, Perspektive das Beste für deren Land, wenn die jetzt SpaceX beauftragen, die Satellitenprojekte hochzuschicken und was sie halt sonst noch alles vorhaben. Ja. Und da braucht es halt eigentlich, und eigentlich hätte der Biden halt zum Beispiel das Gleiche machen müssen. Und ich habe eher halt so Beispiele, aus meiner Bubble eher so Beispiele kennengelernt, wo man sich bewusst gegen Elon entschieden hat und seine Projekte aus politischen Gründen, obwohl es rational und technologisch die bessere Wahl gewesen wäre. Zum Beispiel, ein Beispiel, was da immer wieder aufgebracht wurde, ist so die Versorgung von ländlichen Regionen mit Internet. Das hat irgendwie Starlink hat gesagt, jo, wir machen das für irgendwie ein Zwanzigstel oder so von dem, was dann die Firma bekommen hat, die ausgewählt wurde, die halt gesagt hat, sie verlegen irgendwie Glasfaser und sowas. Ja. Und das ist so ein Beispiel, wo ich halt das Gefühl habe, yo, ich kenne die Beispiele in die andere Richtung. Klar. Und höre eben nicht oder mir fehlen die Fakten für solche Vorwürfe wie zum Beispiel, dass Elon Musk sich jetzt da über Trump und die Beziehungen zu Trump die Aufträge reingeholt hat. Ungerechtfertigterweise, ne? Weil natürlich reden die miteinander und so, ja. Aber eigentlich ist es ja im Sinne des Landes, der Nation, der Sicherheit, des Fortschritts. Okay. Das ist ja, ja. Okay, also ich glaube, man kann hier verschiedene Dinge differenzieren. Also was genau die Kritik ist und was nicht, sozusagen. Also meine Kritik wäre, wenn diese Entscheidungen auf einem undemokratischen Weg getroffen wurden, die sozusagen die normalen Mechanismen im demokratischen System unterlaufen. Okay. Unabhängig davon ist eine getrennte Frage, war es sozusagen die materiell, inhaltlich richtige Entscheidung oder nicht? Es kann beides gleichzeitig der Fall sein. Verstehe. Es kann sein, dass es die ideale Entscheidung ist, SpaceX den Auftrag zu geben, ja, und trotzdem die Entscheidung nicht auf dem Weg gefällt wurde, trotzdem die Abwägung nicht war, wer ist hier die ideale Entscheidung, okay, sondern es auf einem undemokratischen Weg umgekehrt. Und dieser Aspekt, den kritisiere ich sozusagen. Und das ist nicht gleichbedeutend. Und aber jetzt haben ja die Mehrheit der Leute in den USA halt auch wirklich mal den Trump gewählt. Ja, absolut. Das ist halt dann auch, da muss man dann halt auch sagen, und da müsste man jetzt so weit gehen und sagen, okay, hat der Trump irgendwie auf eine faire Art und Weise diesen Wahlkampf gewonnen? Wenn man jetzt kritisieren möchte, dass der Trump eigentlich nicht aus dem demokratischen Mechanismus heraus an die Macht gekommen ist. Ansonsten müsste man in dem Fall eben auch sagen, die Bevölkerung hat dem Präsidenten Trump jetzt ihr Vertrauen gegeben und hat gesagt, wir wollen, dass du unser Land führst. Und der Präsident Trump hat sich deswegen auch aus demokratisch korrekten Prozessen heraus, oder diese Aufträge kommen deswegen sogar aus demokratisch vernünftigen Prozessen zustande. Aber das, ich kann schon verstehen. Ich verstehe. Also da würde ich halt anmerken wollen. Weil technologisch ist es ziemlich sicher die richtige Art und Weise. Wenn die Biden-Harris-Administration Starbase geschlossen hätte oder irgendwie so, Schmarrn, das wäre halt extrem schlecht gewesen. Hm? Ja, ja, okay, ich verstehe das. Also da würde ich halt nur anmerken, also es ist halt immer kompliziert, wie funktioniert Verantwortung und was ist gerechtfertigt in einem demokratischen System. Auch nochmal, weil in den USA der Status des Präsidenten anders ist als hier in Deutschland. Ich würde grundsätzlich anmerken, bloß weil man als Präsident gewählt wird, man wird zum Präsidenten gewählt, nicht zum Diktat. Das heißt, bloß weil eine Mehrheit für dich stimmt, heißt das nicht, dass du dein Amt in einer Art und Weise bekleiden kannst und darfst, die durch die Verfassung nicht. Und ich glaube, Trump tut das in gewissem Umfang. Das würde ich kritisieren. Aber da müssen wir gar nicht in Abdriften, weil das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Mein Punkt. Krass, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, ja, total, total. Also gerade Elon Musk überall seine, also das ist ja, der macht ja extrem viele Dinge, hängt überall. Okay, aber das ist nur als Randbemerkung. Das heißt, selbst, also Verantwortung in der Demokratie, man darf nicht alles bloß, weil man gewählt wurde. Das wäre erstmal eine Kritik. Und das wäre auch meine Kritik. In Hinsicht auf unser Thema, also meine potenzielle Kritik, ne, kann man wieder in den Einzelfall reinschauen, muss in den Einzelfall reinschauen, ob das vorhanden ist oder nicht. Mhm. Aber so meine Kritik wäre da, bloß weil Trump gewählt wurde, heißt das nicht, dass Trump machen darf, was er will. Es gibt festgeschriebene Prozesse, wie Aufträge vergeben werden. Und wenn sich darüber hinweggesetzt wird, ist das problematisch, auch wenn Trump demokratisch gewählt wird. Zurück zu Musk. Ja, genau, das ist letztendlich, das ist der Aspekt, den ich kritisiere. Und vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, Worauf ich hinweisen wollte, ist, dass Musk meiner Meinung nach in dieser ganzen Situation, also vielleicht ein sozusagen niedrigschwelligeres, unkontroverses, vielleicht weniger kontroverses Beispiel ist halt der Tesla-Verkauf vor Trump. Okay, ich glaube, ich krieg langsam zu viel Sonne ab. Wir könnten einmal tauschen, dann hätte ich nochmal. Sehr gerne, willst du mal runter haben? Brauche ich nicht, ich habe zu viele Haare. Alles klar. Aber so kriege ich nochmal die Sonne aus der anderen Richtung, weißt du? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass hier unten. Gut, dass du was sagst. Genau, wo war ich? Worauf ich hinweisen wollte, ist, das Verhalten von Elon Musk im Rahmen von der Trump-Kandidatur und seitdem er im Amt ist, signalisiert meiner Meinung nach recht klar das Signal, eine problematische Charaktereigenschaft. Meiner Meinung nach. Und das ist die folgende. Er hält seine Projekte für wichtiger als beispielsweise die Verfassung oder die demokratische Grundordnung des Landes, in dem er arbeitet oder lebt, wie auch immer, beides. Also du meinst, er hält seine Projekte für wichtiger als als den Volkswillen, als den demokratische Meinungsbildung, whatever. So, das ist mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Und jetzt, solange seine Projekte super sind, ist das sozusagen im Outcome kein Problem. Ja. Ich wollte darauf hinweisen, wenn die Projekte irgendwann nicht super sind oder wenn jemand das Projekt nicht findet, dann ist das eine hochproblematische Charaktereigenschaft für einen Mann, der so mächtig ist und auch so willens ist, das auf diese Art zu durchziehen. Ja, sehe ich genauso. Der jetzt abdreht und eben nicht mehr so, also meiner Meinung nach ist er ja wirklich authentisch wohlwollend gegenüber der gesamten Menschheit. So, das ist, seitdem er öffentlich Hitlergrüße macht, weiß ich nicht, wie sehr ich da noch mitgehen will. Ich weiß, es gibt auch... Kann man auch wieder kritisieren, ne? Das ist natürlich auch eine Geste, die haben schon viele andere Menschen gemacht. Ich kenne die Debatte und das ist normal. Ich glaube, er hat es gemerkt in dem Moment, wo er die Hand ausgestreckt hat. Beim zweiten Mal. Zweimal hintereinander gemacht. Aber egal. Also, außerdem, ich meine, das kommt ja aus Deutschland, ne? Das ist ja eine... Absolut. Aus der deutschen Geschichte was. Und ja, definitiv. Das ist jetzt in Amerika... Also ich weiß gar nicht, wie das dann... Also ehrlich gesagt... Ich sehe da auch extreme Ähnlichkeiten zwischen der Stimmung, die Hitler damals gemacht hat und die Stimmung, die Elon Musk jetzt macht. Ich sehe da Ähnlichkeiten. Ich ganz klar. Das, ja. Und ich glaube, es liegt auch an den Leuten und an der Zeit und so. Und ja. Also ich würde auch. Es ist genau. Also sozusagen, was für mich sozusagen der Takeaway oder beim Thema Elon Musk ist glaube ich. Es gibt eben, also Leute sind halt nicht ein Monolith, so, ne? Also es kann sein, dass er halt, ich weiß gar nicht, ein guter Ingenieur ist oder auf jeden Fall ein sehr guter Unternehmer, also der kann erfolgreich Unternehmen aufbauen und er ist auch visionär, würde ich sagen. Aber es kann halt trotzdem sein, dass er problematische Eigenschaften, problematische Überzeugungen hat. Das ist für mich das Klarste sozusagen. Und dann muss man im Einzelfall entscheiden, was daran wirklich problematisch ist. Und da haben wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen, je nachdem, was man so gesehen hat. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Arbeitseinfälle und unterschiedliche Informations- Ökosysteme, in denen man sich bewegt. Also ich meine, es wird da auch nicht das Objektivste sein. Ne? Also das ist halt immer so. Man atmet dann eine bestimmte Perspektive auf. Okay. Aber das wäre sozusagen, das ist so mein Hauptgedanke zur Personalie, Elon Musk. Ja, ich frage mal provokant. Ja, gern. Kritisierst du ihn dann deswegen, weil er potenziell Schlechtes tun könnte? Nee, ich kritisiere ihn, weil er meiner Meinung nach bereits Schlechtes tut. Okay, Beispiel? Naja, also zum Beispiel öffentlich den Hintergrund machen. Zum Beispiel. Also. Nee, also seine, also nicht nur okay, das. Also aber das war so ein bisschen als Witz gesagt. Nee, willst du das so halb? Also nicht wirklich. Warum ist es schädlich? Also warum ist es schlecht? Ich halte, also es ist nicht nur das, ne? Es ist ja auch, er teilt, muss man so sagen, rechtsextremes Gedankengut auf seinem Twitter. Ex-Kanal, sorry, so regelmäßig und so weiter. Also das heißt, was er an zum politischen Diskurs beiträgt, ist meiner Meinung nach schädlich. Das ist sozusagen, was er zum politischen Diskurs beiträgt und was er im Rahmen seiner politischen Machtausübung getan hat. Das wären die zwei Kritiken. Das betrifft dann nicht unbedingt seine Unternehmen, seine Projekte sozusagen, die ihn auch groß und reich gemacht haben, nicht in vollem Umfang, sondern halt diese Dinge. Und das ist ein relativ neues Phänomen. Auch wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang über das Image geredet und den Imagewechsel. Das ist ein neues Phänomen. Das macht, also in dieser Art und Weise tritt das erst seit ein paar Jahren zutage. Also ich glaube ungefähr seitdem er Twitter gekauft hat oder Xbox. Und das ist der Aspekt sozusagen, den ich für problematisch und auch für schädlich halte. Ich nehme ihm an dieser Stelle, sorry, dass ich kurz unterbreche. Alles gut. An dieser Stelle nehme ich ihm quasi ab, dass er sich mit Politik gezwungenermaßen beschäftigt, weil seine technologischen Projekte davon betroffen sind. Und weil er eben auf Probleme stößt. Zum Beispiel, die mussten für SpaceX, um die Raketen starten zu können, mussten die Seerobben gefangen nehmen und denen Kopfhörer aufsetzen, um zu gucken, ob das Geräusch vom Sonic Boom, ob das irgendwie deren Paarungsverhalten ändert. Solche Sachen verzögern dann auch manchmal einen Raketenstart um mehrere Wochen. Ja. Und das sind halt dann politische Hindernisse, auf die er stößt. Und deswegen er sich zum Beispiel eine Verschlankung von den ganzen Gesetzen wünscht und so. Das, also, und quasi, um auf den Mars zu kommen, sind eben mittlerweile ist ihm die Politik teilweise so sehr in die Quere gekommen, dass er gezwungenermaßen sich da mit einmischen muss. Das nehme ich ihm ab. Ja, also zwei Dinge. Erstens, er scheint sich inhaltlich aber in größerem Maße politisch zu äußern, als dafür nötig wäre. Und halt rechtsextrem. Also wirklich, also so. Was darf er meinetwegen auch, whatever, ne? Aber trotzdem kann ich ihn ja dafür kritisieren, wenn ich das für problematisch halte. Ne? Zweitens, scheint das, was du mir gerade gesagt hast, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, weil einer meiner Kritikpunkte war ja, dass er willens ist, die Politik so politisch tätig zu werden, als Einzelperson und sozusagen über demokratische Mechanismen hinwegzusetzen. Und das ist, glaube ich, genau das Phänomen, was du beschreibst. Vielleicht siehst du das anders, oder vielleicht siehst du es genauso. Du hast mir auch schon teilweise zugestimmt. Das ist für mich genau das Phänomen, was ich kritisieren will. Das ist halt aber nicht seine Unternehmenstätigkeit, sondern die Art und Weise, wie er als ungewähltes Individuum willens ist, politisch tätig zu werden und politische Macht auszuüben. Das ist interessant. Der Aspekt, den ich für kritikwürdig halte. Ja, und ich würde jetzt halt nochmal sagen, dass quasi Elon Musk nicht gegen Demokratie ist und nicht gegen einen Staat oder sowas, sondern dass er sich halt eine radikale Verschlankung wünscht. So, weil er halt, das ist, glaube ich, er will nicht die Demokratie abschaffen, also zumindest meine Meinung, das resoniert ja vieles, das heißt manchmal, meine Meinung ist halt, dass, oder vielleicht ist es auch seine Meinung, die ich jetzt einfach nur adaptiert habe im Verlauf der Zeit. Aber es scheint mir aufgrund der Postings in X so zu sein, dass halt im Verlauf der Zeit eine Regierung mit ihrer Organisation, mit ihren Strukturen, mit ihren Gesetzen im Verlauf der Zeit immer größer wird, immer mehr drangehängt wird, immer mehr geregelt wird. Und das führt dann halt zu so Problemen. Und deswegen würde ich mir also auf die gleiche Art und Weise wünschen, dass das irgendwie mal gereinigt wird. Und das wird dann von anderen vielleicht auch manchmal als demokratiefeindlich oder so gewertet. Ja, also es ist auch, ich meine, auch Deutschland hat ein Problem mit Bürokratisierung und die USA haben auch ein Problem damit. Also würde ich auch zustimmen. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, ich würde sagen, die meisten Länder, die so überbürokratisiert sind, die werden einfach darunter leiden. Die werden das nicht schaffen, das abzuwerfen. Das ist so wie ein altes Unternehmen, was halt einfach irgendwie auf einem aussterbenden Technologiezweig ist oder so. Und das macht mich dann auch so hilflos tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, wo ich mich engagieren soll. Verstehe ich. So, und dann finde ich es halt erfrischend und mitreißend, wenn dann jemand sagt, so, er schafft sich einfach den Raum so und macht einfach so krasse Projekte, weil irgendjemand, das wollte ich vorher noch sagen, es ist so ganz schön prekär, das anzuschneiden, aber also ich glaube, dass es Menschen gibt, die ein bisschen stärker den Hang zur Harmonie und zum Miteinander haben, weil die meisten Menschen leben eigentlich in einem geschützten Raum. Und dort ist es eben sinnvoller, wenn die eine starke Harmonietendenz haben. Und dann ist es halt aber auch so, dass egal welche Organisation du hast, diese Organisation Grenzen nach außen hat. Also auch jede Gesellschaft und sowas. Ja. Und Und jetzt gibt's eben auch Menschen, die sind so, die sind skeptischer veranlagt, die sind kritischer, die sind vielleicht argwöhnisch oder das sind die Nachbarn, die hinterm Vorhang hervorgucken. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen, die die Harmonie wollen und die Menschen, die aufpassen, sage ich mal, dass die sich die Hand geben. Ja, ich glaube auch, also man braucht beide Perspektiven sozusagen und eigentlich, idealerweise, ist der Sinn einer demokratischen Gesellschaft genau das, diese Motive miteinander zu vermitteln. Richtig. Und darauf zu bringen. Und wir haben irgendwie nur diese Spaltung, diese unproduktive Spaltung. Ja, zu der. Überall, ja, im ganzen Land. Ja, auf jeden Fall. Es gibt die zwei Lager und die sollten eigentlich mal lernen, irgendwie miteinander. Und deswegen machen wir das ja hier. Exakt. Deswegen sind wir hier. Deswegen stehen wir hier. Um einfach mal Gedanken auszutauschen, weil es ist ja alles nachvollziehbar. Ja. Und die Leute, die sich gern einfach empathisch um andere Menschen kümmern, über die ist ja jeder froh. Und die Menschen, und die Menschen, die irgendwie für Sicherheit sorgen oder so, um die ist ja eigentlich auch jeder froh. Ja. So. Wenn ich das einmal ganz kurz zurück auf Elon Musk beziehen darf, ich versuche die Punkte, die ich mir zu deinen Ausführungen gemacht habe. Ja, ich glaube, so viel gesagt. Ja, alles super, alles super. Ich möchte es nur nicht verpassen. Erstmal zur Einschätzung. Auch wieder nur meiner persönlichen Einschätzung zum Verhältnis von Elon Musk zur Demokratie. Du hast gesagt, er ist nicht gegen Demokratie. Ich glaube auch nicht, dass er die gegen, also, hier ist meine Einschätzung dazu. Ich glaube, wenn die Abschaffung der Demokratie für Elon Musk Ziele hilfreich wäre, dann wird, und er die Macht, die Möglichkeit hätte, würde er es, und zwar sofort. Das ist meine Einschätzung dazu. Das heißt, er hat meiner Meinung nach kein ausreichendes Commitment zum Ideal der Demokratie. Das ist sozusagen das, was ich kann. Okay. Das ist deine Meinung. Ja, ja, genau. Können wir so stehen lassen. Ja, selbstverständlich. Finde ich auf jeden Fall plausibel. Man weiß es nicht, weil dazu müsste man in seinen Kopf. Selbstverständlich. Also, ja. Ne, wir sind ja, also, wir sprechen ja hier jetzt als Leute, die ihn nicht persönlich kennen. Wir müssen die Signale, die wir haben, interpretieren. Aber das ist zumindest meine Meinung zu seinem Verhältnis dazu. Ja. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.